Jeder Hund ist gesund, wenn er manchmal bellt und danach für eine Stunde die Schnauze hält und nicht mehr bellt, auch nicht für Geld und sich zu seinem Herrn gesellt. Jede Schlange ist lange noch kein Reptil, wenn sie klappert, klappert die Schlange viel. Zieht jeder Mann die Schlange an und freut sich, wie sie klappern kann. Jedes Schwein ist allein auf der weiten Welt, wenn es nicht irgendwann einer Sau gefällt. Dann kann man schön zwei Schweine sehen, die zusammen durch das Leben gehen. Jedes Pferd ist was wert, wenn es laufen kann, aber fängt zu einem Pferd es zu saufen an. Es ist nicht schön, dann will es nicht gehen, es mag so gern am Tresen stehen. Jedes Tier ist gern hier auf der schönen Welt, weil den Tieren die Welt so gut gefällt. Die Lachse sind Tag und Nacht auf Achse. Die Wanzen, die tanzen den Menschen auf dem Kopf herum und kriegen nie genug davon. Jeder Aal ist normal, wenn er schwimmen mag. Doch hat jeder Aal mal einen schlechten Tag. Dann schwimmt er nicht, dann eilt er sich, dann kommt er vor ein Fischgericht. Jeder Hase ist tot, wenn er einmal pennt und der Jäger im Schrot auf den Hintern brennt. Dann fällt er um, ist plötzlich stumm, er kommt nicht um den Kochtopf rum. Jedes Tier ist gern hier auf der schönen Welt, weil den Tieren die Welt so gut gefällt. Die Lachse sind Tag und Nacht auf Achse. Die Wanzen, die den Menschen auf den Kopf herum und kriegen nie genug davon. Jede Maus sieht gut aus, wenn sie Handstand macht. Die Balance verliert und zusammenkracht. Und wenn sie auf die Nase fällt, dann wird sie wieder aufgestellt. Jedes Schwein ist allein auf der weiten Welt, wenn es nicht irgendwann einer Sau gefällt. Dann kann man schön zwei Schweine sehen, zusammen durch das Leben gehen. Dann kann man schön zwei Schweine sehen, zusammen durch das Leben gehen.